Zum Tag der Sonne trafen die Delegationen der Auslandskoreaner am 10. April mit einer Maschine in Pjöngjang ein, darunter die des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner unter Leitung des ersten stellvertretenden Vorsitzenden Kim Chil-sung, die des Einheitsvereins der Koreaner im Fernost von Russland unter Leitung des Vorsitzenden Lee Gu-yul, die des Einheitsvereins der Koreaner in der Region Kamtschatka von Russland unter Leitung des Vorsitzenden Tsu Bun-yong und die der Koreaner in der russischen Stadt Ust-Rysku unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrates der koreanischen Bürger in Russland Kim Kyung-ryol. Zuvor ist der Vertreter des gesamten nationalen Vereins der Koreaner in Australien Kwak Yun-chang eingetroffen.